Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4. Rudolstadt, 10. April 1790. Der Überbringer dieses Briefs, Herr Hofrat von Beulwitz, mein Schwager, wird eine doppelt interessante Bekanntschaft für dich sein, und wenn du näher mit ihm bekannt wirst, so wird er meiner Empfehlung nicht bedürfen. Er ist, wie ich dir wohl schon gesagt und geschrieben habe, mit den Prinzen von Rudolstadt auf Reisen, die du bei dieser Gelegenheit auch kennenlernen wirst. Ich wünschte, dass du ihm und den Prinzen einige Stunden schenken möchtest, sie auf deine Art mit dem Schönsten in Dresden bekannt zu machen. Der älteste Prinz zeichnet und hat Geschmack und Sinn für Kunstwerke. Da bist du also imstande, ihm sehr viel Schönes zu zeigen. Wenn du sie zu Graf führen solltest, so lass doch mein Porträt hinstellen, ob sie es erkennen. Mehr zu schreiben ist dies die Gelegenheit nicht. Lebe wohl, an M. und D. herzliche Grüße von mir und meiner Frau. Dein S.